快乐假期，现在出发吧。 爸爸，开车要系安全带哦。 儿子，开车要系上安全带哦。 老公，开车要系上安全带哦。 遵命。 安全带一如家人的拥抱，是牵绊，是约束，更是温暖。 北京人民广播电台提醒您，开车系好安全带，安全出游由家人的第一个拥抱开始。 北京人民广播电台有线古典音乐广播，有线调频98.6兆赫。 交响，聆听舞蹈与旋律的对话，请进北京音乐广播古典音乐频道，有线调频98.6兆赫，歌舞剧场，每天10点、22点播出。 听众朋友，这里是北京音乐广播古典音乐有限频道，调频98.6兆赫的音乐节目。在今天的歌舞剧场中，继续为您播放德国作曲家瓦格纳的三幕歌剧《纽伦堡的民歌手》后半部分录音。《纽伦堡的民歌手》创作于1868年，作词作曲全部由瓦格纳本人完成。剧情大意是这样的：骑士瓦尔特爱上了金匠的女儿艾娃，金匠决定举办一个歌唱比赛，并且宣布只有比赛的获胜者才可以娶艾娃为妻。比赛的计分员贝克梅塞尔以暗示诡计获取了初赛的胜利，随后他忘乎所以地取笑骑士的歌唱。深夜，艾娃与骑士私奔，被发觉之后，他们躲在了皮匠萨克斯的家中。朦胧之中，骑士梦得一曲引吭高歌，皮匠为之记录，歌声被贝克梅塞尔偷听，于是他也想在第二天的比赛中演唱这首作品。但是在真正的比赛中，他却不敌骑士，最终败下阵来。于是骑士与艾娃获得了美满的婚姻。下面就请您欣赏1974年拜洛伊特瓦格纳音乐节实况演出的精彩录音，由里德布什、希尔特、索斯、考克斯、伯德等演唱，拜洛伊特节庆剧院乐团合唱团演唱演奏，瓦尔维所指挥。下面就请您连续欣赏。 Lambic mess of Kankir. Hier war es, als rief ihr mich eben. Er tut, als sehe er mich nicht. Er ist der Büß, wenn er nicht spricht.Wollt mir verzeihn, kann ein Leben vollkommen sein. Kennt ihr die Liebe wie mich, dann vergibt ihr sicherlich. Sie ist so gut und so sanft für mich und liegt mich auch an so winterlich. Wenn ihr mich schlagt, streichelt sie mich.Dabei holt sie mich, muss ich verlieren, bittet sie mich, und wie sie alle lieben mich. Nur gestern war der Junker versunken, ab dem Kopf ihn nicht abgerungen. Was schmerzte mich? Gleich fand, dass nachts einer volle Blitze stand und sagt mir, und schrie mich voll.Hieb mich in den Buckel voll. Sie trieb nun da was Großes noch an. Auch hat's unsere Liebe mal umgetan. Die Liebe hat mit ihm alles erklärt und zum Fest umher beschert. Ach, Meister, sprech doch nur ein Wort. Wir sind die Menschen, das kannst du gleich, ja, hier kaum Meister. ich auch die Wurst ersuchen. Schön lang, mein Jung, behalt's für dich, doch heut auf die Wiese begleitest du mich, mit Blumen und Bändern putz dich frei, sollst mein staatlicher Herold sein. Hättest wohl gern eine Meisterin im Haus. Ich mein, es sieht doch viel stattlicher aus. Wer weiß, kommt Zeit, kommt Rat. Es ist Zeit. Dann wäre der Rat wohl auch nicht weit. Gewiss, es ging schon Reden hin und wieder. Den Weckmesser, denk ich, senke noch nieder. Hab mir's auch schon gedacht. Jetzt geh und stör mir den Dunkel nicht. Komm wieder, wenn du schön erriechst. So war mir noch nie, denn sonst noch ein Bild kann mir gar nicht mehr in der Knie tun. schick mich fern, ein Schuster in deinem Laden, zieh deines Wahres Faden. Wie bald auf Gassen und Straßen fängt er noch an zu rasen. Auf ein Gesetz. Thank you. Doch leer ist wohl im Zauberspruch, wie wir sie gewinnen. Wie wenn ihr noch nach solchem Bruch, wenn ihr noch Hoffnung kennet. Ihr Hoffnung, dass nur die Kinder, mit die sie noch in einem Haus, wer's nicht glaubt, an eure Flucht zu hindern, wenn ich selbst gleich abgelaufen. Doch bitte ich, lass den Groll jetzt kommen. Wir haben's mit ihren Männern zu tun, die ihre sich und sich bequem, das man auf ihre Weise zu nehmen. Wer leise erkennt und leise stellt, der will am Ende auch, was man ihm gefällt. Euer Lied, das hat ihnen bang gemacht. Und das mit Recht, denn wohlbedacht mit solchem Gift und Liebesfeuer verliert man nun recht das Abenteuer. Doch für liebselige Liebesgott an andere Wort und Weisen fand, die kenn ich nun auch seit dieser Nacht. Es hat viel Lärm auf der Gasse gemacht. Wir ja, lassen gut, wir kacken das Unglück mit dir auf. Doch lasst ihm Ruh und folgt meinem Drache. Gut und gut, was zu einem Meister. Thank you. Ihm folgen soll. Warum ganz klein? Damit man sieht, ihr werdet euch gleich ein Weib zu Das macht den Meistern ein. Doch mit ein Satz, die wir davon, im Lenzburg müsste es so sein. Nun stellt mir einen Abgesang. Was soll denn der? Ob euch gelang, ein rechtes Paar zu finden, das zeigt sich an den Kindern. Dem Stollen ähnlich, doch nicht gleich, an eigenen Reim und Tönen reich, dass man sich schlank und selbstlich findet, das freut die Eltern an den Kind. Und eurem Stollen gibt's den Schluss, dass nichts davon abfallen muss. Sei ihr ein wenig frei. Und sag ich nicht,

auch am Morgen. Heut machen die Schuhe noch nicht mehr Sorgen. Zum Teufel, Sabine, war ich noch nie verschont. Wir müssen es wohl den gleichen Tief. Nein, Merkers Fräulein, die Ende ist, tritt sie mit Merkers Seiten so weit. Und gut, der Witz, und der Lug, der schon reicht, noch mehr dran sagt's. Und jetzt kenn ich euch, wenn ihr Spaß von diesem macht, verwirrt euch noch den Nacht. Dass ich euch nur nicht der Pilge sei, Schmuffling am Aufruhr und weiter rein. Lasst euch bedeuten, eure Hochzeitsbuchte unter den Leuten. Nikolaus nachher geht, die Messe mit uns geht. Was mein Feind von je, nun höre, komm her, ich seh. Wie ich hier aus Erkoren, die ganz für mich geboren, zum anderen wird verschwacht, er liegt verstessen nach. Dass ich Herr Sachsen werbe, ist Deutschlands reiches Erbe, im Meisterrat zur Hand, auf Klausel ihr bestand. Mein Kind nennt Jobe Türen, das nur auf ihn soll hören, und anderen abgewandt, zu ihm allein sich fand. Hallo! Und mit Lopfen und immer Lied zu stoppen, was nicht dem Kind wird, und mir auch ein anderer Mensch. Tja, ja, haha, hab ich dich da. Auf seiner Schuss der Stube bin, wenn endlich er den Buch bin, mit Knüppel auf mich her, das meine Lose wär. Hallo, hallo, hulli, und laut und der allerliebste Grau, zerschlagen und zerfrüget. Das ein Schneider mich aufbügelt, darauf mein Leben, was hat gegeben? Doch kam ich noch so davon, dass ich die Tat verlor. Sieht heute noch zum Singen, wenn auch ich's mag gelingen, bin ich geschwappt, auf und verkackt. Oh, ich bin in die Gott, sieh's herum in Kraft. Gut, Freund, ihr seid in argen Fahrt. Glaubt, was ihr wollt, was ich getan. Gebt eure Eifersucht nur hin. Zu werben kommt mir nicht in Sinn. Lob und Blut, ich kenne es besser. Was mit der Klein, weiß der Weltmesser. Was ist sonst im Sinn? Geht euch nichts an. Doch glaubt, ob der Werbung sei mir in Fahr. Ihr senkt euch nicht. Nicht zur Welt. Kein Fernbelied. Gewiss nicht, nein. Wenn ich aber doch ein Zeugnis hätte. Das Gedicht Ulysses. Stecktet ihr's ein? Ist das eure Hand? Ja, weiß das. Ganz frisch noch die Schrift. Und die Tinte noch nass. Sehr wohl, war ein biblisches Lied. Der vierte wohl, der darauf lied. Und denn? Sieh doch! Ihr fragt! Was noch? Dass ihr mit aller Gliederkeit der erste aller Spitzbubenzeit. Mag sein, doch hab ich noch nie entwarnt, was ich auf fremden Tischen fand. Und dass man von euch auch nicht übles denkt, behalt das Blatt, es sei euch geschenkt. Herrgott, kein Gedicht, ein Gedicht von Satz. hat mir erwachsen. Ihr habt's wohl schon recht gut memoriert. Seid meine Gott doch nur unverirrt. Ihr lasst mir das Blatt, damit ihr kein Dieb. Und macht ihr Gebrauch, wie es euch will. Und sing ich das Lied, wenn's nicht zu spät. Und wenn ich gefiel. Das wunderte mich sehr. Das seid ihr nun wieder zu bescheiden. Ein lieber Satz, das will was bedeuten. Und seht nur, wie mir's vergeht, wie's mit mir hergeht. Es sieht ich doch mit Schmerzen. Das Lied, das wahrhaftig sang, mit anderen lustigen Scherzen. Es macht mir der Bruder den Bann. Wie schaff ich mir nun zur Stelle ein neues Lied herzu? Ich habe zerschlagen Geselle, wie sind ich heute dann zur Ruhe? Werbung und ewig Leben, ob das mir Gott beschied, muss ich nur gerade aufgeben, hab ich ein neues Lied. Ein Lied von euch, das bin ich gewiss, mit dem es sie steht hinterlist. Soll ich das heute haben, vergessen, begraben, sein Tristan aufs Rhein, und das ist hier zu weit. Und doch, wenn's nur eine Falle wäre. Doch gestern wart ihr mein Feind. Wie geht das nach so großem Schwer, wie es leutlich heut mit mir meint? Ich mach euch so in später Nacht, hat man mir so einen Feind gedacht. Seid ja recht gut, doch wenn ich schwört, oh, und wie ihr das Lied auch hört, dass nie ihr euch beikommen lasst, zu sagen, das Lied sei von euch verfasst. Das wär ich. Und gelob euch hier, nie mich zu rühmen. Das Lied sei von mir. Also nicht mehr, ich bin geworden. Jetzt braucht sich Beckmesser nicht mehr zu sorgen. Doch freilich fürs euch zu gewinnen. Und rat es euch in aller Güte. Tritt mir recht, das Lied, sein Vortrag ist nicht dein. Doch was Ton und Weise betrifft, geschieht, da tut es keiner vor. Drum spielst du nur frei das Ohr und weg besser, keiner besser. Darauf macht euch gefasst, wenn ihr mich ruhig singen lasst. Doch nun memorieren schnell nach Haus, ohne Zeit zu verlieren, richtig es aus. Mein Teurer, ich hab euch verbannt und den Abenteurer hab ich verlangt. Zu einer Friedensblut, mit dir wurde der Meister doch los. Doch mein Gesinnen läuft mir von hinten, bin ich verwirrt und ganz verwirrt. Die Silben, die Reime, die Worte, die Verse. Ich liebe am Leibe und denk an die Verse. Ich muss fort an einem Ort, halt ich euch hin, bring es um mich, für euch bestimmt auf eure Berge gleich, mache zum Berg euch, doch eine Kreide weiß, bin ich mit dem Tag, das Reich, Märta, Märta, Märta, Hans, Hans, das Nürnberg, schoß, kann ich belieben. ganz boshaft, doch keinen nicht an, er hält auf die Länge nicht aus. Verneidet man schon oft viel Verstand, doch hält er auch damit aus. Die schwache Stunde kommt für jeden, da wird er dumm und lässt mit sich reden, dass wir ein Bettmesser hart zu viel ist mir für meine Landerie. Der Schuh ist klar. Das sag ich euch. Drum drückt er mich an die Zehen. Hier nichts? Nein, nicht. Soll er am Spann? Hier am Abend. Kommt auch dran. Hast du es doch selbst in den Kopf gesetzt? So gut, ich merk, mach deine Schuhe, sing mir nur wenigstens einer dazu, hört heut kein schönes Lied. Weiter Jetzt wird's so gut, wie ein Schaum. Kind ward hier geboren. Jetzt sei mein Name erhoben, so ist nach Meister weiß und art, wer deine Meister weiß geschaffen hat, dass die einen guten Namen trat, dran jeder sie erkennen hat. Ein Meister weit ist gelungen, von dem Verwalter gedichtet und gesungen, der jungen weise liebende Vater, Ludwig und die Kunde mit Zunge wir zur Hand und Zeugen haben, ruf ich um Verliehne und meine Wahrheit. Ob das um Zeugen kein Lehrbube tut und heut auf den Spruch er gesungen tut, so mach ich den Burschen dein Zeugesell. Nie nieder, David und nie wieder schnell. Steh auf, Gesell, und denk an den Streit und merkst dir dabei die Taufe zugleich. Fehlt uns noch was, uns keiner stirbt, wer weiß, ob sich deiner Nottaufe dir, dass die Weise 听众朋友，刚才您欣赏的是德国作曲家瓦格纳的歌剧《纽伦堡的民歌手》第三幕录音，稍后请您继续欣赏。 北京人民广播电台有线古典音乐广播，有线调频98.6兆赫。 感受音乐与歌声的交响，聆听舞蹈与旋律的对话，请进北京音乐广播古典音乐频道有线调频98.6兆赫歌舞剧场，每天10点、22点播出。 听众朋友，这里是北京音乐广播古典音乐有限频道调频98.6兆赫的歌舞剧场节目。在接下来的时间中，请朋友们继续欣赏由里德布什、希尔特、索斯、考克斯、伯德等演唱，拜洛伊特节庆剧院乐团合唱团演唱演奏，瓦尔维所指挥的德国作曲家瓦格纳的歌剧《纽伦堡的民歌手》第三幕录音。 Meisters Kraft. Paris. Schnell auf die Füße. Nun, Junker Gott, hab frohen Mut. David, Gesell, schließ den Laden gut. Thank you. Thank you. von euch geliebt zu sehen. O große Ehre, hat mir erkannt, was heute uns Spruchsprecher erlangt. Thank you.

es wirklich gut. Radiant sagst du üben Mut. Keiner mehr, geht's nicht in Deutschland.